haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Matador. Es regnete ununterbrochen und im Fernsehen wurde ununterbrochen gekocht. Auf allen Sendern kochten Prominente, weniger Prominente und ganz und gar Nicht-Prominente um die Wette. Die Gerichte dampften und brutzelten und alle taten so, als könnten sie tatsächlich kochen. Unsereins lebt von Geburt an bescheiden und ernährt sich von dem, was der Pizzakurier bringt oder was der Würstchenstand um die Ecke hergibt. Meinem neuen Klienten kam das ziemlich spanisch vor. Ich liebe Spanien und ich liebe den Stierkampf. Ich möchte eines Tages in der Arena gegen einen Stier kämpfen. Und ich soll Ihnen einen Stier zum Üben besorgen. Krieg ich danach die Steaks, wenn er geschlachtet wird? Nein, Sie sollen nach einer Frau suchen. Ich habe sie in Madrid kennengelernt. Leider erst am Tag meiner Abreise. Das Schicksal ist unbarmherzig und lässt sich nur selten umbuchen. So ist es. Heute bereue ich es, dass ich nicht ein paar Tage verlängert habe. Aber wahrscheinlich wäre ich dann meinen Job losgeworden und könnte mir jetzt keinen Detektiv leisten. So bringt jeder Unsinn, den man macht, seine Vor- und Nachteile mit sich. Ich soll also für Sie nach Madrid fliegen und diese Nadja suchen. Nadja lebt hier in der Stadt. Das hat sie mir wenigstens gesagt. Ab dem Donnerstag wäre ich wieder frei verfügbar. Erst ab Donnerstag? Haben Sie so viele Aufträge? Nein, aber die Wetterprognosen versprechen ab Donnerstag wieder sonniges Wetter. So lange kann ich nicht warten. Ich denke Tag und Nacht an Nadja. Ich muss sie wiedersehen, so schnell wie möglich. Was wissen Sie über diese Nadja? Sie heißt Nadja und sie ist 25 und wunderschön. Mal angenommen, sie hat ein wenig geschwindelt. Gut, sie könnte auch 26 sein. Nadja hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem dieser Models. Sieht man oft im Fernsehen. Haarshampoo und Make-up. Aber Nadja hat grüne Augen. Wissen Sie, an welchem Tag und mit welcher Fluglinie die grünen Augen unterwegs waren? Keine Ahnung. Sie war in Begleitung eines Mannes, den ich vor 2 Tagen in der Stadt gesehen habe. Ich bin ihm gefolgt und habe ihn nach Nadja gefragt. Er aber behauptet, Nadja nicht zu kennen. Und was sagte Nadja über diesen Mann? Ich habe sie damals natürlich nach ihm gefragt. Sie aber wich mir aus. Er ist unwichtig. Und weshalb bist du mit ihm in den Ferien? Lass uns über etwas anderes reden. Warst du schon mal bei einem Stierkampf? Oh, ich möchte Matador werden. Echt? Die meisten Schweizer mögen Stierkampf nicht. Die haben es lieber, wenn die Tiere im Schlachthaus sterben. Ich habe Hemingway gelesen. Ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen. Das Leben ist viel spannender als alle Bücher. Hemingway hat den Stierkampf beschrieben. Faszinierend. Er schrieb auch über die Würde des Stiers. Früher wollte ich Boxer werden, aber das zerstört Hirnzellen. Beim Stierkampf kann man zwar aufgespießt werden, aber das Gehirn bleibt intakt. Manchmal ist es doch ganz gut, wenn der Kopf was abkriegt. Ich meine, dieses ewige Denken bringt uns auch nicht weiter. Wir sollten viel spontaner sein. Oh ja, lass uns spontan sein. Gut, aber erst in einer Stunde. Ich muss noch etwas erledigen. Das klingt nicht gerade nach wilder Leidenschaft. Nadja hat etwas Aristokratisches an sich. Ich glaube nicht, dass sie mit jedem Mann ins Bett geht. Diejenigen, die das tun, haben manchmal auch etwas Aristokratisches an sich. Wie meinen Sie das? Sie beleidigen doch nicht etwa meine Nadja. Ich lächelte und reichte ihm die Hand. Er drückte sie und wenig später unterschrieb er einen Barscheck. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich ging zur nächsten Bank und löste den Scheck ein. Um ein paar Gramm schwerer besuchte ich Ronald Jacobs, den Mann, der Nadja in Madrid begleitet hatte. Ja, was soll denn das? Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Und ich war noch nie in Madrid. Sie wurden wiedererkannt. Und ihren Akzent hört man nicht an jeder Straßenecke. Das ist wieder typisch. In dem Land wird man schon diskriminiert, wenn man ein Akzent hat. Früher nannte man so etwas charmant. Heute sagt man gleich, er hat ein Akzent, demzufolge lügt er. Sie bringen da ein paar Dinge durcheinander. Werden Sie dafür bezahlt, dass Sie sich nicht an den Aufenthalt in Madrid erinnern können? Wie war gleich die Frage? Ich bin in letzter Zeit etwas vergesslich. Oh je, Jetzt habe ich schon meinen Namen vergessen. Und wenn Sie nicht verschwinden, vergesse ich mich ganz. Ich werde wiederkommen. Jetzt habe ich vergessen, was ich Ihnen sagen wollte. Doch, jetzt fällt es mich wieder ein. Hauen Sie ab. Vor dem Haus legte ich mich auf die Lauer. Jakobs hatte es sehr eilig. Ich folgte ihm und sah, wie er sich in einem Café mit einer jungen Frau traf, deren Äußeres durchaus der Beschreibung meines Klienten entsprach. Als ich mich dem Café näherte, wurde ich aufgehalten. Wissen Sie, wie ich von hier zum Bahnhof komme? Nehmen Sie ein Taxi und gehen Sie mir aus dem Weg. Sind Sie Steinbock? Nein, ich bin in Eile. Eigentlich sehen Sie mir wie ein Widder aus. Und Sie wie eine Nervensäge. Sie interessieren sich nicht für Astrologie. Ich zeige Ihnen gleich, wo sich die Jungfrau mit dem Schützen trifft. Können Sie mir auch zeigen, wie ich zum Bahnhof komme? Jetzt ist er weg. Der Bahnhof? Er ist abgehauen. Bahnhöfe hauen nicht einfach ab. Und die junge Frau ist auch weg. Sie sind schuld, dass ich jetzt noch mehr arbeiten muss. Also ich bitte Sie, ich möchte lediglich zum Bahnhof. Dann hauen Sie endlich ab, sonst verpassen Sie noch den Zug. Woher wissen Sie, dass mein Zug gleich fährt? Sind Sie Wassermann? Die sind manchmal hellseherisch begabt. Ich schob die Frau beiseite und schaute mich um. Jakobs und die junge Frau waren verschwunden. Ich bestieg einen Bus und fluchte vor mich hin. Eine ältere Frau wechselte vor mir den Sitzplatz und neben mich setzte sich ein Mann, der nach Schweiß roch. Mein Klient nervte mich am nächsten Morgen mit der Frage nach dem Stand meiner Ermittlungen. Ehe ich ihm ausführlich schildern konnte, was ich am Vorabend unternommen hatte, stand er auch schon in meinem Büro. Was haben Sie über Nadja herausgefunden? Ich habe in ein paar Bars recherchiert und bin Herrn Jakobs auf die Zehen getreten. Ein unsympathischer Geselle, finden Sie nicht? Wie hat sich Nadja ihm gegenüber verhalten? Sie hat sich über ihn lustig gemacht. Er ist wie der Stier da oben. Er kommt auf mich zu und ich weiche ihm elegant aus. Er ist viel zu alt für dich. Und er trägt weiße Socken. Er sieht toll aus. Du spinnst. Schau dir den Matador an, diese Eleganz, dieser Stolz. Eines Tages wirst du mich genauso bewundern. Dann übe mal schön zu Hause. Am besten fängst du mit einer Kuh an. Ein weiser Rat. Wie viele Kühe haben Sie in der Zwischenzeit erlegt? Ich denke ununterbrochen an Nadja. Und wenn die schöne Frau gar nichts mehr von Ihnen wissen oder hören möchte? Dann soll sie mir das selber sagen, von Angesicht zu Angesicht. Aber ich spüre, dass sie mich liebt. Aber etwas hindert sie daran, ihren Gefühlen nachzugeben. Finden Sie heraus, wer oder was Nadja daran hindert, glücklich zu sein. Ich erklärte ihm, dass seine Angebetete möglicherweise eine etwas andere Vorstellung von Glück hatte. Doch er blieb unbeirrt. Nach einem deftigen Mittagessen, das jeden Vegetarier zum Heulen gebracht hätte, machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, haben Sie in der Zeitung gelesen, dass wir unsere Putzequipe verstärken möchten? Sie können sich drüben im Büro 310 melden. Haben Sie den Impfausweis dabei? Wir legen nämlich Wert darauf, dass die Mitarbeiter keine ansteckenden Krankheiten verbreiten. Dummheit soll bekanntlich auch ansteckend sein. Eine Epidemie, die vor vielen Jahren schon im Polizeikorps gewütet hat. Deshalb fiel der Intelligenzquotient der meisten Polizisten knapp unter die Zimmertemperatur. Ich möchte mit dem zuständigen Kommissar sprechen. Kommissar gibt es hier nicht. Aber Sie dürfen da drüben eine Nummer ziehen. Spätestens in 6 Stunden werden Sie aufgerufen. Ich möchte aber nicht aufgerufen werden. Ich möchte, dass Sie sich um die Entführer kümmern. Sie wurden entführt? Von wem? Und wie hoch ist die Lösegeldforderung? Anonym und 12 Millionen. Ab 5 Millionen dürfen Sie eine Nummer beim Dringlichtschalter ziehen. Wird innerhalb einer Stunde bearbeitet. Das Leben meiner Tochter ist in Gefahr. Wieso? Müssen Sie Ihre Tochter verkaufen oder verpfänden, um das Geld zusammenzukriegen? Meine Tochter ist entführt worden. Name, Adresse, Impfausweis. Strom, Günther. Meine Tochter heißt Nadja. Nadja Strom? Wie sieht Ihre Tochter aus? Es reicht, Maloney. Dieser Mann fürchtet um das Leben seiner entführten Tochter und Sie denken wieder nur an das eine. War Ihre Tochter kürzlich in Madrid? Ich möchte mit einem Spezialisten reden. Kein Problem. Stuthalter ist Spezialist. Leider ist Stuthalter gerade mit einem anderen Fall beschäftigt. Ein Hund, entführt vor 7 Jahren. Moment. Da kann etwas nicht stimmen. Kann mal einer überprüfen, ob das stimmt mit Stuthalter? Laut Einsatzplan sucht er seit 7 Jahren nach einem entführten Hund. Wo waren wir stecken geblieben? Ach so, ja. Vielleicht kann sich Wagner darum kümmern. Seltsam ist nur, dass Wagner laut Dienstplan gerade einen Mord aufklärt, der sich 1976 zugetragen hat. Sehr seltsam. Dieser Mord wurde nämlich schon 1981 ein erstes Mal aufgeklärt. Die Software für die Erstellung der Dienstpläne wurde von einem Kollegen angepasst. Viel billiger und genauso gut. An wen, bitteschön, soll ich mich jetzt wenden? Haben Sie schon eine Nummer gezogen? Das ist unverschämt. Das ist empörend. Vielleicht kann ich mich um den Fall kümmern. Herr Strom möchte seine Tochter gerne lebend wiedersehen. Es genügt, wenn die Zellen noch einigermaßen intakt sind. Dann könnte ich mir eine neue Tochter klonen lassen. Natürlich wäre das nur ein schwacher Trost, aber immer noch besser, als eine zweite Tochter zu zeugen. Man weiß ja nie genau, was dabei herauskommt. Er versank in Gedanken und der Polizist rätselte über den Dienstplan, auf dem er Kollegen entdeckte, deren Asche seit Jahren in einer Urne auf dem Friedhof steckte. Ich trank unterwegs einen Whisky und besuchte Ronald Jacobs. Und ich fand eine Frau, der ich am Vortag schon einmal begegnet war. Ich war es nicht. Haben Sie die Polizei verständigt? Naja, zuerst dachte ich, dass er schläft. Aber dann sah ich das Blut. Sie haben mich gestern absichtlich abgelenkt. Ich sah, dass Sie Ronald beobachteten. Na, weshalb nur hat er sich auf so etwas eingelassen? Auf was hat er sich eingelassen? Ich muss was trinken. Möchten Sie auch einen Schluck? Sie suchte in der Wohnung nach Alkoholika und fand eine Flasche Rum. Sie schenkte uns ein, während ich mir den Toten etwas genauer ansah. Jemand hatte Ronald Jacobs gezielt und gekonnt ein Messer zwischen die Rippen gerammt. Die Polizei sorgte wie immer für Unordnung in der Wohnung des Verblichenen. Ich stand reglos da und wurde ab und zu von zwei Beamten wie eine Schachfigur herumgeschoben. Frau Dorfner ging es nicht anders. Kann ich jetzt gehen? Ich habe noch Wäsche in der Maschine und meine Tochter kommt um 8 und die Mikrowelle ist kaputt. Die bleiben hier. Schließlich stehen sie unter Tatverdacht. Aber ich war es nicht. Das habe ich schon diesem Herrn gesagt. Dieser Herr, der von seinen wenigen Klienten Maloney genannt wird, ist völlig irrelevant. Beachten Sie ihn weiter nicht, so wie das die meisten Menschen dieser Stadt auch tun. Und ich dachte immer, vor der Polizei sind alle gleich. Soll ich in Straßburg darüber klagen, dass ich hier wie ein Möbelstück behandelt werde? So gut, Maloney, Sie können gehen. Ich möchte aber hier bleiben und den Mord aufklären. Sie machen Witze, Maloney. Ronald war in eine Entführungsgeschichte verwickelt. Ich habe ihn gewarnt, aber er wollte nicht auf mich hören. Üble Sache, Frau Dorfner. Wen hat er entführt und wer ist sein Komplize? In einem solchen Fall ist der Mörder meistens der Komplize. Das ist statistisch erwiesen. Es ist auch statistisch erwiesen, dass man die meisten Polizisten durch Taschenrechner oder Hunde ersetzen könnte. Das würde niemandem auffallen. Er war in Spanien, hat als Bodyguard gearbeitet für eine Tochter aus gutem Haus. Ja, Ronald hatte Spielschulden. Er wollte die Tochter entführen und Geld dafür kassieren. 12 Millionen. Wir haben ja gesagt, wenn schon, denn schon. Moment mal. Diese Zahl kommt mir bekannt vor. Heißt diese Tochter vielleicht Nadja Strom? Ja, das ist sie. Na, was sagen Sie jetzt, Maloney? Ich trainiere meine Kombinationsfähigkeit täglich mit Kreuzworträtseln. Das hilft. Andere müssen Ginkgo schlucken oder ihr Gehirn liften lassen. Ich trinke täglich ein Glas Rantensaft. Das ist gut fürs Blut. Meine Tochter isst kein Gemüse, die ist immer ganz bleich. Ronald hatte ganz hervorragende Leberwerte, weil er nur wenig trank. Naja, geholfen hat es ihm auch nicht. Der Polizist machte sich fleißig Notizen. Und nach gut einer Stunde fuhr ich zurück in mein Büro. Herr Strom wartete zu Hause auf einen Anruf der Entführer. Die Polizei hatte eine Fangschaltung installiert und einer der Beamten überwachte das Tonbandgerät. Ich habe alles versucht, aber der Mann ist einfach nicht wach zu kriegen. Das ist nicht weiter schlimm. Im Wachzustand sind Polizisten entweder unerträglich oder unberechenbar. Manchmal auch beides. Hat sich schon jemand gemeldet? Es herrscht absolute Funkstille seit dem ersten Anruf. Glauben Sie, dass meine Tochter noch am Leben ist? Ist Ihnen beim ersten Anruf etwas aufgefallen? Der Mann hatte einen Akzent. Warum fragen Sie? Kennen Sie den Mann? Er wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wussten Sie, dass auf dem Internet bereits eine Wette läuft, ob meine Tochter die Entführung überleben wird? Illegal, natürlich. Ich habe 1 Million darauf gesetzt, dass meine Tochter die Entführung nicht überleben wird. Einen solchen Vater wünscht man nicht mal dem missratensten Kind. Natürlich hoffe ich, dass Nadja überlebt. Aber wenn sie nicht überlebt, kann ich so wenigstens einen Teil des Lösegelds wieder hereinholen. Einmal Geschäftsmann, immer Geschäftsmann, ist meine Losung. Der Beamte kippte zur Seite und schlief auf dem Fußboden weiter. Zur Seite und morgens kam der Anruf endlich. Eine Männerstimme, die mir seltsam bekannt vorkam, forderte Sturm auf, das Geld in einer Plastiktüte neben einem Altglascontainer zu deponieren. Das ist ein idiotischer Ort für eine Übergabe, Maloney. Es ist vor allem ein idiotischer Ort, um die Übergabe zu beobachten. Dieser Container dient uns seit längerem zur Überwachung von Altglassammelstellen. Sie glauben gar nicht, was die Leute alles illegal wegschmeißen. Früher hatten wir Videokameras, heute haben wir mobile Beamte. Dieser Container wird von Sammelstelle zu Sammelstelle gekarrt. Pro Woche überführen wir über ein Dutzend Abfallsünder. Da kommt schon eine Sünderin und sie versperrt uns die Sicht auf die Plastiktüte. Das haben wir gleich, Maloney. Im Namen der sauberen Stadt entfernen Sie sich umgehend von dieser Glassammelstelle. Och, das ist aber lustig, ein sprechender Altglascontainer. Bist du heute schon gefüttert worden? Sie stehen uns vor der Linse. Hauen Sie ab. Oder ich muss meine Dienstwaffe benutzen. Also von einem Automaten lasse ich mir doch keine Vorschriften machen. Ja, wo sind wir denn hier? Das ist doch kein Automatenstaat. Das ist eine Polizeiaktion. Es geht um Leben und Leben lassen. Schon gut, schon gut. Also früher waren die Automaten irgendwie menschlicher. Sehen Sie mal, Loli, das ist Psychologie. Die Frau ist weg. Und das Geld auch. Kein Problem, Maloney. Meine Kollegen nehmen sofort die Verfolgung auf. Ich verständige Interpol und das Regionalfernsehen. Wir kletterten aus dem Spezialcontainer. Ich ging in eine Bar und als ich wieder ins Freie trat, waren unzählige Polizisten damit beschäftigt, braven Hausfrauen und Hausmännern in die Plastiktüten zu schauen. Ich schaute bei meinem Klienten vorbei und erlebte Erstaunliches. Sie hat auf mich geschossen. Sie wollte mich töten. Meine Schulter, es tut entsetzlich weh. Wer hat auf Sie geschossen? Nadia. Sie war hier. Sie wollte, dass ich mit ihr weggehe. Sie steckten mit ihr unter einer Decke. Nur einmal in Madrid. Es war wunderschön. Sie haben die Entführung vorgetäuscht. Ich hatte nichts damit zu tun. Anfänglich, ich wollte Nadia wiedersehen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie ein Verbrechen plante. Sie rief mich gestern Abend an. Wir verabredeten uns in einer Bar. Du musst mir helfen. Ich tue alles für dich. Du musst meinen Vater anrufen. Kein Problem, ich habe mein Handy dabei. Kein Handy, geh in eine Telefonzelle. Und du musst deine Stimme verstellen. Das klingt spannend. Willst du mit mir durchbrennen? Mein Vater behandelt mich wie ein Kind. Er lässt mich überwachen. Ich will endlich mein eigenes Leben leben. Dazu benötige ich Geld. Mein Vater glaubt, dass ich entführt worden bin. Du erpresst deinen eigenen Vater? 12 Millionen. Er wird bezahlen. Danach hauen wir ab. Nach Spanien? Ich kann mich zum Matador ausbilden lassen. Das kostet nur 200.000 Franken. Privatunterricht. 10 Stiere sind im Preis enthalten. Du machst genau das, was ich dir sage. Du wartest in deiner Wohnung auf mich. Lass die Tür offen. Ich komme erst am frühen Morgen. Und pack deine Koffer, wir haben wenig Zeit. Ich war begeistert. Ein Traum schien in Erfüllung zu gehen. Und weshalb hat Nadja Strom auf sie geschossen? Sie wollte mich umbringen. Sie sagte, sie könne keine Zeugen gebrauchen. Sie will sich operieren lassen. Es ist entsetzlich. Ist sie krank? Sie will sich in einen Mann umoperieren lassen. Sie fragte mich, ob ich sie auch noch nach der Operation lieben könne. Ehe ich antworten konnte, drückte sie ab. Diese Frau ist gestört. Sie ist krank. Sie ist toll. Ich liebe sie. An einem heißen Spätsommertag wurde in Buenos Aires ein betrunkener Mann aufgegriffen, der gefälschte Ausweispapiere auf sich trug. Und er behauptete früher unter dem Namen Nadja Strom eine Frau gewesen zu sein. Die örtliche Polizei steckte den Mann für eine Nacht in eine Ausnüchterungszelle. Danach hörte man nie mehr etwas von der ehemaligen Nadja Strom. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Matador.